zwei verschiedene Ebenen. Also dass Kommunikation stattfinden muss, ist klar, weil sonst nur darüber kann sich was verändern, dass Verständnis füreinander entsteht oder so. Überhaupt nicht. Ich bin schließlich in der Rohrpostpatrone hinter dir. Rohrpostpatrone? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, ich spinne. Aber ich werde dich schon noch einholen. Und wenn ich dich kriege, dann kriegst du sie, ne? Dann kriegst du sie. Was machen wir denn hier? Mich juckt's schon wieder in den Fingern. Und wenn du dich jetzt nicht beeilst, dann wird das mit dem Rekord auch nichts. Mami, was machen wir denn hier? Wir sind in die Rohrpost geschossen worden. Du wirst dich wohl erinnern. Am Ende der letzten Folge. Du dummes Balk. Ah. Ja, du. Als wir abgestürzt sind. Abgestürzt mit dem... Ja, als du abgestürzt bist, Du hast nicht auf der Karte geguckt. Du hast versucht, deine Mutter umzubringen. Was machen wir jetzt in dieser Rohrpost? Wir machen jetzt einen neuen Rekord. Das ist ein weltweites Rohrpostsystem. Und du machst den Rekord. Ich werde dir schon Beine machen. Was ist denn das für ein helles Tor da drin? Übrigens kannst du mich überhaupt nicht hören. Das ist das Gateway. Da sehe ich schon die beiden Torwächter stehen. Torwächter? Schau, was sie uns zu sagen haben. Und vielleicht können wir mit denen mal reden. Nicht hören. Ich bin in der Rohrpost hinter dir. Verdammt nochmal. Und ich denke, da gibt es auch zwei verschiedene Ebenen. Also, dass Kommunikation stattfinden muss, ist klar, weil sonst nur darüber kann sich was verändern, dass Verständnis füreinander entsteht oder so. Herrschaftszeiten, was singt jetzt das Weib da von der Kommunikation? Was ist denn das für ein neumodisches Zeichsel? Ja, August, das heißt Kommunikation. Sie sind doch so sicher katholisch. Jetzt kann ich mich ganz, ganz dunkel an meine Erstkommunikation erinnern, da, aber na, sehr dunkel. Sie. Na, sehen Sie. Ich glaube, da wäre fast ersoffen, hab jetzt viel zu viel Weihwasser ins Mai reingekriegt. Kommunikation ist, wenn man miteinander redet. Ach so, das ist ja dann an für sich so wie Stammtisch eigentlich. Ja, genau so. Ja, oder Talkshow. Das ist ja praktisch dann das Äquivalent der Talkshow in südlichen Teilen. Aber wissen Sie, ich bin ja so alt, bei mir hat es ja früher in meiner Kindheit hat so eine Kommunikation hat's noch gar nicht gegeben, da gab es ja bloß ein Knäckebrot und ein Watschen hinterher, wenn man Glück gehabt hat, dass du verstehst. So ändern sich die Zeiten. Was war das? Das sind die kleinen, schnellen Dinger da, die Rohrpost. Die waren ja viel zu schnell, ich muss sie anhalten. Ja. Betätige den Mechanismus, um die Übertreter der Geschwindigkeitsbegrenzung anzuhalten. Fum, fum, fum. Was ist denn hier? Also das ist ja würden Sie bitte aussteigen. Ein dermaßen rabiates Vorgehen, eine Unverschämtheit. Steigen Sie bitte mal aus. Ich glaube, das ist ein Drive-In. Ich hätte einen Hamburger und Pommes frites. Also das ist doch kein Drive-In. Ist das hier ein Drive-In, meine Herren? Nein, das ist kein Drive-In. Wir sind eure Tagesordnung. Was ist das denn? Das ist die Rohrpostsendung auf der Wüstenwelle. Hä? Ja, wir passen hier auf, wir zwei, der Sepp und ich, wir passen da auf der Röhre, dass in der Röhre, dass die nicht heiß läuft, weil ihr da mit eurer kleinen Rohrpost da zu schnell umeinander fahrt da drinnen. Ja, das, waren wir zu schnell? Das ist kann ja, überhaupt nicht sein. Das ist ja der Übergang zwischen dem Rohrpostnetz für die toten Piloten, die in der Umlaufbahn umherkreisen, aha, und der Übergang zu dem Rohrpostnetz der Bürokratie in Brüssel. Und hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die haben sie übertreten. Mein Sepp, das hast du jetzt schön gesagt. Ja, okay. Ja, wir haben die Schilder überhaupt nicht gesehen. Wir waren ja, das so schnell. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt man bei uns. Dann klären Sie doch mal die Geschwindigkeitsbegrenzung, damit wir es nächstes Mal wissen. Ja, Sie befinden sich hier nicht in einer ISDN-Leitung. Sie dürfen hier nur mit 14.400 Baud sich bewegen und nicht schneller. Ich nehme es aus. Sie haben sind mindestens 28.000 Baud verwendet. Und das war zu schnell. Die Küken sind gut. Ja, auf jeden Fall. Also unabhängig davon benötigen Sie auch noch einen Netzpass. Ein Netzpass? Auf dem Sie dann bei jedem Übergang einen Stempel hinterlegen. Ich will nach Hause! Das ist doch eine gute Idee mit dem Netzpass. Nein, überhaupt. Wir machen ja hier einen... Ich will jetzt heim. Sei bitte still. Also mein ich glaube, der Bub hat sich in die Hosen geschissen. Ich glaube, der muss jetzt wieder... Das ist ganz egal. Ich glaube, der muss jetzt wieder ins Rohr zurück. Nein, immer so. Es geht um einen Rekordversuch. Blödmann. Und mit diesem Netzpass könnten wir vielleicht den Rekord durch Abstempeln, also... Ich finde Rekorde total scheiße. Mein Sohn ist noch sehr jung und... Ja, ich verstehe. Wir könnten es dann vielleicht so machen, dass er in Rekordzeit also das Netz mit dem Netzpass und sämtlichen Stempeln durchläuft. Das könnte doch man eine dann Idee. Ja hervorragend können Sie mir dokumentieren. Könnten Sie uns die Netzpässe sofort aufstellen mit Uhrzeit und Datum? Das wäre möglich. Ja, August, kannst du... Ja, ich gebe dem zweimal den Rohrdommelpass. Ja, danke schön. Da einmal und dann für zweimal. Vielleicht den Rohrdämelpass. Oh, ja. Das ist so eng. Das müssen Sie halt dann... Pass mal aus. Schon viel besser, nicht wahr? Schon nicht mehr so eng. Haben Sie den kleinen Boom schon mal richtig durchkauen? Ja, aber es ist schon mindestens... Ja, jeden Tag. Es ist schon mindestens 3 Stunden her. Ja, jetzt müssen Sie sich doch beeilen, wenn Sie noch den die Zeit Rekord... Los, der Rekord. Vorwärts. Ich brauche meinen Pass noch. Los, ich nehme deinen Pass. Ach nee, Quatsch, da hast du ihn. Du musst ihn ja selber abstempeln. Sie müssen es dann noch abstempeln lassen. So. Ich stempel das jetzt ab. Ja, stempelt. Oh, so, mein auch, danke. Und weiter geht's. Schöne Fahrt noch. Ach ja. Gut, dass die endlich weg sind. Das war furchtbar, schon wieder so ehrgeizige alte Murtern da mit ihrem kleinen Borsten. Das war grauenhaft. Das war ganz schön stressig. Und hat sie halt noch voll in die Hosen gemacht und dann war auch schon windelweich geprügelt von der Mutter. Immer diese furchtbar ehrgeizigen Weiber, ist grauenhaft. Die gehen mir unglaublich auf den Senkel. Ja, aber es ist doch so schönes Wetter heute draußen. Es ist Frühling hat begonnen. Wollen wir nicht rausgehen? Ja, ich kriege auch so richtige kleine Mordlust, wenn ich rausgehe. Das wäre schön. Ja, machen wir das doch. Genau, gehen wir und hören vielleicht Strandorchester an oder irgend sowas, gell? Wenn die Geigen lauter geigen und die Selbstmordziffern steigen, merkt man gleich, der Frühling ist jetzt nah. Wenn die Leute auf Berge wallen und dabei herunterfallen, weiß man es, jetzt ist er da. Denn der Mensch muss Berge klimmen und in tiefen Seen schwimmen und im Frühling nimmt er sich die Zeit. Dass es dann an Fachkraft mangelt, die im See nach Leichen angelt, ist eine Selbstverständlichkeit. Weg mit dem Ski, dem Schlitten und dem Schlittschuh, sperrt sie im tiefsten Keller ein. Von jetzt an heißt es Tennis, Fußball, Jiu-Jitsu. Dabei bricht man sich genau das gleiche Bein. Meine Tante hat vor Wochen sich ihr Schlüsselbein gebrochen, denn sie schlug am Küchentisch ein Rad, das auch Grippe überhand nimmt und den Menschen den Verstand nimmt, ist des Frühlings erste Tat. Auch in puncto Liebe gibt's wahrlich nichts zu lachen. Jeder weiß, im Frühling, da fängt sie an. Und ein junger Mann macht im Frühling dumme Sachen, die er dann im Winter schwer bereuen kann. Schätzlein, nimm dies Blümlein, dies Blütlein von dem Bäumlein, presse es an dein Herzlein in wilder Lust. Gib mir rasch ein Küsslein und träum ein süßes Träumlein. Diesen Stumpfsinn hört man von April bis August. Später gibt es den bewussten Frühlingsschnupfen oder Husten, Gliederschmerzen, rotentflammten Schlund. Doch man kann als Liebeszeichen jede Krankheit weiterreichen als Bazill von Mund zu Mund. Ach, ich möchte schon seit Jahren einmal an den Nordpol fahren zwischen Ende März und Anfang Mai. Doch das war mir nie beschieden und so sag ich unzufrieden. Also gut, auch Frühling geht vorbei. Kulturgüterinnen Europas. Folge 1. Over and over. Ja, hallo. Hier ist die Svenja von der Wüstenwelle, Tübingen, Reutlingen, das freie Radio. Ein bisschen schneller vielleicht. Liebe Zuhörerinnen, heute Abend könnt ihr die Geburt eines Kulturpreises miterleben. Hier bei mir im Studio ist die Jury, die darüber entscheiden soll, bestehend aus 4 Frauen. Frau Bärbel-Solei. Na, guten Abend. Frau Nüsslein-Finskei, die bekannte Tübinger Fliegenforscherin. Ja, guten Abend. Frau Gräfin Donhöff mit Fransen. Annabelle Eseltraut Donhöff mit Fransen, bitte. Und Frau Reich-Ranitzky, die bekannte Literaturkritikerin. Jawohl, einen schönen guten Abend. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich mit Frau Reich-Ranitzky in der Sendung seien Sie gefälligst still, Frau Donhöff. Frau Reich-Ranitzky, seien Sie jetzt beide still. Die ist gerade dran. Seien Sie jetzt beide still, ich habe hier 10.000 Mark. Sie sollen diese 10.000 Mark in einen Kulturpreis verwandeln. Das müssen Sie. Eine Null mehr würde diesem Preis gut zu Gesicht stehen. Verwandeln Sie diese 10.000 Mark, die ich jetzt in der Hand halte und auf den Tisch lege, in einen Kulturpreis und entscheiden Sie, wer ihn verliehen bekommen soll. Ich lasse jetzt alleine und schaue später nochmal rein, wie Sie sich entschieden haben. Frau Solei, so geben Sie doch das Geld zurück. Die Knete gehört mir. Nicht Ihnen, Frau Solei, den wollen wir verleihen. Doch, das ist der Johannes R. Becher-Preis, heißt der, und der steht mir zu. Sie bechern wohl zu viel. Frau Becher in allen Ehren, Frau Becher in allen Ehren, Frau Solei, aber es kann nicht angehen, dass Sie hier alleine entscheiden. Ich halte Sie doch Ihren Also Ihr letztes Buch, Frau Solei, war so abgrundtief schlecht. Ach, das haben Sie doch gar nicht gelesen. Sie wissen doch überhaupt nicht, von was Sie reden. Ich lese die Bücher, die ich bespreche, niemals. Ich finde, wir sollten den Preis an eine Naturwissenschaftlerin verleihen. Also ich habe daran gedacht, den Prix Donhöff zu verleihen. Das sieht Ihnen wieder ähnlich, Frau. Und zwar an mich selbst. Donhöff. Also das ist ja wohl keine gute Idee. Ich stifte das Geld einer hinterbliebenen Stiftung für die Vertriebenen aus Ostpreußen. Also nee, das ist doch Unsinn. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Ich behalte das Geld und es bleibt der Johannes R. Becher-Preis. Ich finde, wir sollten ins Auge fassen, dass unser zunächst anliegendes Problem ist, das Geld zurückzugewinnen, meine Damen. Das, also mir steht es zu. Nicht im Osten. Doch zurück. Nicht im Osten haben sie 40 Jahre getreten und beleidigt und gespuckt. Und neulich hab ich der Eulenspiegel auf Gold drauf montiert und... Den Brinen habe ich angezeigt und Sie, Ranitzky, Sie gehören auch angezeigt, Sie Polackenschädel. Das ist eine Unverschämtheit, das nehmen Sie sofort zurück. Ich gebe überhaupt nichts zurück. Ich habe keinen Polackenschädel. Allein wir denn jetzt den Brief Dönhoff. Ich finde, dass Frau Solei hier eine Krämerinnen-Mentalität entfaltet. Ja. Das geht so nicht weiter. Ich finde vor allem, sie sollte das Geld zurückgeben, ja, Frau Solei. Und zwar sofort. Nee, das Geld ist hier in meiner Hosentasche und erblebt. Bleibt so. Darf ich mal gerade hineingreifen? Gucken Sie mal da draußen, ein Stück Rest-DDR geht gerade verloren. Ha, ich habe das Geld. Na, no, ich meine Reihe, geben Sie das Geld wieder her. Ich habe das Geld. Ein Stück Kultur, ein Stück DDR-Kultur ist hiermit verloren gegangen, Frau Solay, habe ich den Eindruck. Das war ein totalitärer Unterdrückungsstaat. Frau Nüßlein-Finska, könnte es sein, dass Ihre Fliege in meiner Nase einigen Schaden leiden könnte? Moment mal, entfernen Richard, Richard, komm doch mal her. Kompromissvorschlag, wir verleihen den Prix Donhoeff an eine neutrale Person, zum Beispiel an Sarah Kirsch. Ne, ist doch unweltlicher Mist. Die alte Schicksal. Frau Donhoeff, das ist wieder typisch für Ihr Literaturverständnis. Hören Sie, ich bin Feuilletonistin. Hilde Domin. Hilde Domin vielleicht. Wer ist das? Wer ist Hilde Domin? Ganz langweilig olle Lyrikerin. Grauenhaft. Oh, was ist das denn hier überhaupt? Sie reden. Glaub, geben Sie mal den Johannes auf Fächerpreis wieder her. Frau Nüßlein-Finska, wenn Sie vielleicht die Fliege aus meinem Gesicht entfernen können. Das kann ich ganz gerne hier. Entfernen Sie sie. Frau Nüßlein-Finska, was fällt Ihnen ein? Das war Frau Solay gewesen. Sie können doch nicht... Ach, und Sie haben auch eine Fliege im Gesicht. Was haben Sie denn da gemacht? Frau Solay! Das darf doch nicht wahr sein. Nur überhaupt auf der anderen Seite ist auch eine Rede. Hören Sie auf! Frau Solay, haben Sie mir? Ja, Sie auch. Nochmal? Sie kriegen auch. Kommen Sie zurück. Gibt es nicht. Schauen Sie hier. Den Preis bekomme ich. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Oder Frau Domin. Hier, nee. Frau Ranitzky. Wer ist Frau Domin? Frau Sintay. Sind Sie überhaupt noch? Und ich denke, da gibt es auch zwei verschiedene Ebenen. Also, dass Kommunikation stattfinden muss, ist klar. Weil sonst nur darüber kann sich was verändern. Das Verständnis füreinander entsteht oder so. Kulturgüterinnen Europas. Folge 2. Over and over, I keep going over. Ja, hallo, hier ist nochmal die Svenja von der Wüstenwelle. Es ist unterdessen eine Viertelstunde vergangen. Ich kann da jetzt mal wieder reingucken zur Jury. Es scheint, zwei Jurymitglieder sind ausgefallen. Wollen wir mal sehen. Eigentlich können wir ja aufhören, Frau Solay. Au! Wieso? Da könntest du noch einen haben. Ja gut, eine noch. Aber die anderen sind ja jetzt weg. Da können wir den Preis ja auch verleihen, allmählich. Ach, Nunu merke ich's auch. Sagen Sie mal. Ja. Wieso dann? Dann teilen wir uns doch die Chance einfach. Jeder 5.000 Mark. Ich bin nicht korrupt. Ich würde vorschlagen, wir verleihen den Preis an Götz Finskaj und nennen ihn... Wir können ihn zum Beispiel den Preis der Bildzeitung nennen. Ah, gewagte Idee. Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber doch auch irgendwie naheliegend. Ja, gut. Wir verleihen also den Preis der Bildzeitung an Götz Finskaj. Von der Kunsthalle in Tübingen. Jawohl. Meine Damen, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben da doch eine kleine Fliege sitzen. Mein Name ist Friedhelm Schulz-Hector. Ich bin Oberministerial-Obduzent hier in meinem Büro. Ich fertige ein Origami an, aus Papier. Es soll ein Telefon vorstellen. Mein eigenes Telefon läuft nur über die Steuer hier unter Büroanschluss. Eigentlich steht es bei mir zu Hause. Ich möchte aber gern telefonieren und ich möchte mal jetzt sehen, was die Kunst des japanischen Papierchenfaltens mir für eine Hilfe dabei leisten kann. Während ich das mache, beschreibe ich meinen Schreibtisch. Zur Linken haben wir hier einen Stoß Papier, unerledigte Erträge des vergangenen Jahres, die ich mir zu gegebener Zeit in die Tasche lügen werde. Zur Rechten dagegen ein Bild meiner Tochter Gudmund, die mir mittlerweile eine wichtige Nebenerwerbseinnahmequelle geworden ist. Sie ist volljährig und ich ziehe immer die Alimente ein von den Herren vom Ministerium, die mit meiner Tochter anbandeln. Meine Tochter zeigt sich dann zuerst willig. Ich weise dann ein Gutachten vom Psychologischen Institut vor, dass sie nicht zurechnungsfähig ist. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich mich verfaltet. Ich schau mal in den Schubladen nach. Da nichts, da auch nichts. Mr. Origami ist beim Teufel, vielleicht noch dort. Hallo? Huch, wo kommt diese Stimme her? Da unten vielleicht. Hallo? Ach, da. Du siehst ja scheiße aus. Eine Rohrpostpatrone. Lass dir doch mal Haar wachsen. Das ist ja eine Impertinenz. Ich hab hier einen Pass dabei, da brauche ich einen Stempel. Dann muss ich schnell weiter. Das geht bei weitem nicht so schnell, wie du dir das denkst, Freundchen. Da wollen wir jetzt erstmal eine Eingabe machen. Wo ist überhaupt meine Mami? Ich tippe das hier in den Computer. Ich habe nämlich auch noch ein... Das ist ein gefaltetes Telefon und es sieht scheiße aus. Bitte. Also, ich sehe hier meine amtliche Autorität aufs Äußerste untergraben. Ich kann mich auch also von meiner ganz unangenehmen Seite zeigen und das Büro jetzt zumachen. Ein Stempel. Ein Stempel. Ja, mein Junge, dann zeig mal deine Stirn her. Ach, übrigens, warum überhaupt? Das weiß ich auch nicht, das weiß meine Mami. Wo ist denn die? Sucht Mami. Mhm. Dann wollen wir doch gleich mal eine Eingabe formulieren. Schreckschraube sucht Mutter. Das scheint mir gut zu sein. Krieg ich jetzt endlich den Stempel? So, komm mal her. Komm mal ganz nah hier. Ja. So. Na, Manu, was ist der Stempel? Das hat ja niemand gesehen. Nein, das war nicht der Stempel. Ich hab dir eine gescheuert. Ich brauche noch einen Stempel. Noch einen Stempel? Scheuern macht meine Mami. Ach so. Mhm. Hier habe ich einen Stempel, ein altes Origami von mir. Vom vorigen Jahr. Den drücke ich dir auf. Pass auf. Ja. Hier auf das Stempelkissen. Und dann ins rechte Auge. So. Ist das auch richtig, ja? Ja, jetzt zurück in die Rohrpost. Ich habe schon lange die Nase voll. Hinein. Ach, ist das eng. Und ab mit ihr. So, Schublade vielleicht noch wieder zu. So, das hätten wir geregelt. Jetzt mal schauen, das Origami. Nein, da wird ja nicht mal mehr eine elektrische Schreibmaschine draus. Das mache ich später weiter. Draußen ist so schönes Wetter, der Frühling. Er ruft mich, ich werde einen Spaziergang machen und im Stadtpark den Feministinnen auflauern. Ich denke, da gibt es auch zwei verschiedene Ebenen. Also, dass Kommunikation stattfinden muss, ist klar, weil sonst nur darüber kann sich was verändern, dass Verständnis füreinander entsteht oder so. Und ich denke, da gibt es auch zwei verschiedene Ebenen. Also, dass Kommunikation stattfinden muss, ist klar, weil sonst nur darüber kann sich was verändern, dass Verständnis. Hallo, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Finz Kreis. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch vom Rangausputzen in Gammerdingen. Und da war ich also jahrelang arbeitslos und hat mich Sozialamt ja in die Politik vermittelt. Das haben Sie ja im Fernseher wahrscheinlich gesehen. Ich war dann im Gemeinderat eine Weile in diverse Ausschüsse, war dann bei der Abwasserumleitung hinter an dem Feldweg beim Aussiedlerhof. Und dann bin ich nachträglich noch hier nach Brüssel gewählt worden in das Amt. Und habe hier jetzt eine recht angenehme Position. Es ist praktisch das gleiche wie in Gammerdinger, bloß halt eine Ebene höher. Gell? Und also ich bin jetzt hier, ich schaue gerade mal im Meier-Bubner nach. Ja, also ich bin, Moment. Ah, scheiße, ich bin das falsche Kapitel verwischt. Ich bin, ja, Transitionsrat bin ich hier im AK-Positivismus und es sieht dann also so aus, dass dann immer die Unterlagen von oben reinkommen und ich gucke mir die dann durch, ob da doppelt drin sind und ob da auch die Seitenzahlen korrekt in der Reihenfolge also einliegen und hefte dann praktisch den Akt hinten an und gebe es dann diagonal gefaltet wieder zurück in die Hauspost und krieg's dann eine Woche später wieder auf, was ist jetzt los? Ich suche den A. Wo kommen denn Sie her? Ja, ich komme aus dem Rohrpostsystem. Was suchen Sie? Ich suche den A. Also A, bitte. A. Aber sofort, ich habe es nämlich eilig. Warte, ich gucke mal im Meierbogen. Ja? Da werden Sie ihn bestimmt nicht finden. Warte, Sie. Doch. Da, Transitionsrad, da sind gleich zwei. Eins, das ist ja unfair. Ja, aber hören Sie, das ist nicht, was ich suche. Wie, das ist nicht? Das ist ja A, oder? Machen Sie gefälligst eine Eingabe. Wo kommen denn Sie her? Sie sind ja völlig inkompetent. Ich habe es eilig. Eingabe. Das ist ja ein Rekordversuch. Also ich erläutere die Problematik jetzt nicht. Das ist ja viel zu kompliziert. Wie ist das? Was schreibe ich da? Mutter. Nennen Sie mich Mutter. Mutter sucht A. Ja. Ja, bescheuert. Jetzt, also was machen Sie sich ja, eigentlich? Ist recht, ich schreibe es auf. Mutter mit 2 T, ja? Ja, mit 2 T. Ja, sucht auch mit T hinter, oder? Sucht A. Hören Sie. Ja, gut, ist recht. Ja, ich gebe es ein. Und dann brauche ich noch einen Stempel hier in meinen Rohrpass. Was ist ein Stempel? Könnt ihr nicht vielleicht... Was denn? Ja, wenn ihr nicht vielleicht meinen Stempel... Was? Sie wissen schon. Bengel! Was fällt Ihnen ein? Ah, gut. Los, sofort den Stempel ja, her. Sonst ja, her mit dem Pass. Ist recht. Hier ist der Pass. So. Hau zu. Dann gleich wieder weg. Ja, ist mir recht. Das Ding hier im Rohr. Oh mein Gott. Boom! Dabei hätte jetzt gerade Lust geht. Frühlingsgefühle überall. Draußen ist wahrscheinlich auch schönes Wetter. Leider kein Fenster in meinem Büro. In Gammertingen war das auch noch anders. Ich glaube, ich gucke mal. Vögel. Bäume schlagen aus. Grün überall. Psst. Ja, wieder eine Folge vorbei von eurer Tagesordnung. Die stand unter dem Motto, wer erinnert sich noch? In 41 Tagesordnungen. Um die Wurst? Um die. Hier geht Wette? Es um die. Um den heißen Brei. Um die Welt oder so. Um die Welt oder so, ja. Also in 41 Tagesordnungen um die Welt oder so. Mhm. Das ist doch mal ein schönes Motto. Und wir werden nächstes Mal sehen, wie es weitergeht im Rohrpostsystem. Da spielt sich ja nach wie vor alles ab. In den Ämtern, in den Schreibstuben und in den Rohren. Zum Abschluss haben wir aber noch ein kleines Preisausschreiben anzubieten. Und zwar möchten wir mal die Frage aufwerfen als Preisfrage. Ja, liebe Hörer, was ist eigentlich Medienmacht? Der Begriff begegnet uns immer wieder, aber wir stehen doch etwas ratlos. Und darum wollen wir jetzt, dass Medienlandschaft, wie uns das beantwortet. Nicht-Mitglieder der Wüstenwelle sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Und als Hauptgewinn haben wir Sabine Hess zu verlosen. Als Trostpreis bieten wir Oliver Fuchs an. Ja, und für alle die das nicht rauskriegen, haben wir noch ein Ersatzrätsel anzubieten. Ist auch ganz schön. Und das kriegt ihr bestimmt raus. Also aufgepasst. Dass Kommunikation stattfinden muss, ist klar. Aber was ist eigentlich die zweite Ebene? Oder so. Wer es weiß, gleich hier melden. Am besten gleich anrufen. 760204, glaube ich, hier im Studio. Die Leute, die Sendung nach uns machen, werden sich freuen. Sie an. Was war eigentlich die erste Ebene? Auch keine Ahnung. Wahrscheinlich Kommunikation. Wer hat eigentlich diese Sendung gestaltet? Wer ist verantwortlich? Das war... Ja, verantwortlich. Weiß nicht, mein... Will wieder keiner gewesen sein. Sag doch erstmal, wer mitgemacht hat. Der Martin Jung hat mitgemacht. Ja, genau. Und der Clemens Gieser hat mitgemacht. Sven Saale. Und der Kai Schreiber. Und der Michael Ebmeier. Die sagen jetzt alle... Tschüss.